Hier ist wieder der Soundcheck im Deutschlandfunk. Ich heiße Günther Jansen und bis 3 Uhr bleibt unser Thema heute Tempolimit. Junge Bands entdecken die Langsamkeit. Und zu denen gehören auch Duffs aus Manchester, jedenfalls auf ihrem Stück Karen, mit enthalten auf der CD-Single The Cedar Room und nicht auf ihrem Debütalbum Lost Souls. Die drei von den Duffs machten vorher als Sub-Sub eher elektronische Dance-Musik. Sie haben sich wirklich ganz neu erfunden. Ebenfalls im letzten Jahr erschien das Album Egetis Byrjun der isländischen Band Sigur Rós. Ich habe sie im letzten November bei ihrem Konzert hier in Köln gesehen und auch schon mehrfach in den vergangenen Monaten gespielt in den verschiedensten Sendungen. So eine Intensität zwischen Bühne und Publikum habe ich lange nicht erlebt. Gut, es sind auch gleich einige gegangen. Denen schien es wohl zu feierlich andächtig zu werden. Sigur Rós spielen oft so langsam, dass das Tempo fast auseinanderbricht. Aber irgendwie kriegen sie immer die Kurve. Dieses Umgehen mit der musikalischen Slow Motion fand ich fast am spannendsten live. Dazu dann natürlich auch die außergewöhnliche Stimme des Sängers. Das Sigur Rós Album war Nummer 1 der sogenannten Independent Charts. Und ein Video zu diesem Lied lief ziemlich oft im Fernsehen.